Gestern Abend hab ich mich getroffen, ich war sofort von mir besoffen. Ich fand mich hübsch, ich fand mich gut. Deshalb hab ich mich auch angesprochen, ich wollte mich so gerne kennenlernen. Ich sagte, hey, du sagtest gut. Und dann schlenderten wir gemeinsam durch die Stadt und wir bummelten die Straßen auf und ab. An so vielen Schaufenstern blieben wir stehen, es war romantisch, es war so schön. Und dann lud ich mich zum Essen ein, ganz romantisch bei Kerzenschein. Wir hatten Pasta und leckeren Wein und frisches Weißbrot in hauchdünnen Scheiben. Dann sah ich mich ganz lange an, nahm eine Hand und fragte spontan, ob wir heute Nacht zusammenbleiben. Und so lud ich mich ein und wir fuhren zu mir und dann saßen wir gemeinsam auf der Couch. Und dort spielte ich für mich diese kleine Melodie auf der Gitarre, um mir zu imponieren. Ich servierte uns Tee mit Chili, wie du ihn magst, und ganz langsam wurde uns auch warm ums Herz. Und wir saßen ganz eng und wir kuschelten leicht und du begannst mich zärtlich zu berühren. Doch dann bin ich aufgeschreckt und sagte dir beim ersten Mal Sex, das möchte ich nicht, ich möchte warten. Ich sagte mir, dass ich das verstehe und es wäre besser, wenn ich jetzt gehe. Zudem würde ich verboten parken. Und kaum warst du gegangen, da wurde mir klar, dass ich heute Nacht wohl alleine bleibe. Ich ging ins Bett und nahm mich ganz fest in den Arm.